Ja, das war Musik von Visitors, Never So Blue. 20.44 Uhr, jetzt ist er umgesprungen, 20.45 Uhr. Und um 21 Uhr meldet sich dann mein Kollege Gerald Wind, live von der Wahl der Miss Bikini. Bikini heißt es ja mit B, nicht mit P. Ja, ich hoffe, ihr habt da oben einen guten Empfang. So, was machen wir hier im AVN Radiomix? Natürlich weiterhin schöne Musiker. Es gibt eine neue LP von Klaus Lage, von der Klaus Lage Band, genauer gesagt, die heißt Amtlich. Und aus dieser LP gibt es auch eine Single-Auskopplung. Die heißt, wenn du Wärme brauchst. Heute ging's ja mit dem Wetter. Aber so spätestens im Herbst sollte man sich diese Single zulegen, beziehungsweise die LP. Hier kommt die Klaus Lage Band mit ihrem aktuellen Titel, wenn du Wärme brauchst.